Wer war Gerhard Pressler? Hörspiel 1964. Pressler, ach so, ja, war der nicht Trainer bei, ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber ich muss schon dazu sagen, ich bin nicht so firm, was Sport angeht, ne, also natürlich schaue ich die Bundesliga, aber... Das ist doch ein bekannter Kinderbuchautor, dieser Pressler. Gerade neulich habe ich zusammen mit meinen Kindern ein Hörspiel angehört mit einem Wachtmeister. Wie hieß der denn noch gleich? Kardinal Pressler aus Münster, der sich für die Heiligsprechung der kleinen Annegret Richter eingesetzt hat, sein Leben lang. Ich wusste gar nicht, dass der schon tot ist. Das ist furchtbar. So alt war der doch noch gar nicht. Man sollte ihn selbst heilig sprechen, den Pressler. Dimpfelmoser hieß er. Der Wachtmeister Dimpfelmoser. Gerhard Pressler war ein für die Nachkriegszeit prägender Hörspielautor. Er gehörte der jungen Generation, der heute 40-Jährigen an und revolutionierte das vergleichsweise junge Genre mit seinen Spektralschallstücken. Einzigartig seine Versuche, unsere Hörgewohnheiten immer wieder einer Überprüfung zu unterziehen und in Frage zu stellen, immer auf eine neue Suche zu gehen. Nie vorher zu wissen, was am Ende bei rauskommt. Aus dem Jahr 1964 stammt das. Das habe ich mir damals zum 40. geschenkt. Eine Art fiktionaler Rückblick auf mein Leben. Natürlich war das schon etwas kokett und selbstverliebt. Aber na und, so ist man eben mit 40. Nachsinnend. 40. 1964. Eine ganze Lebenszeit. Drei Generationen. Und die Frage aus dem Titel, wer war Pressler, die könnte ich immer noch nicht beantworten. Ein Leben im Ton. Gerhard Pressler. Rundfunkpionier und Hörspielavantgardist. Ein Hörspiel von Frank Witzel. Liebe Hörerinnen und Hörer, Herr Biedermann, der Held unserer unwahrscheinlichen Geschichte... Pressler, nicht Biedermann. Bitte? Pressler, ach so, ja, aber ich dachte... Ja, Pressler, ja. Noch einmal bitte. Ja, sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, Herr Pressler, der Held unserer unwahrscheinlichen Geschichte, wartet bereits im Nebenraum. Ich sehe ihn hier durch die große Scheibe, aber er kann mich nicht hören. Sie sollten wir nicht vielleicht ganz anders anfangen? Das kennen Herrn irgendwie zu. Herrn Pressler? Wieder? Ja, vielleicht unter anderem das war auch, aber auch irgendwie unverständlich für die heutigen Hörer. Wen haben wir denn noch? Hildesheimer und Lenz. Na, meinetwegen. Danke, danke. Vielen Dank, Herr Frisch. Bitte Herrn Hildesheimer als nächstes. Fingerübung war also vonnöten. Herr Frisch, bitte schicken Sie Herrn Hildesheimer hier rein. Um 2 Monate lang meine Fingerübung zu machen. Ich habe meine ersten Hörspiele auch nur als Fingerübungen betrachtet. Und zwar als Fingerübungen für ein Theaterstück. Frau Kaschnitz, Sie sind noch nicht dran. Später habe ich gemerkt, dass für das Hörspiel andere Gesetze gelten und dass man sich auf diese Weise niemals auf die Bühne hinaufklimpern kann. Im Hörspiel darf man meiner Ansicht nach lyrisch und episch sein. Ruhe jetzt! Herr Hildesheimer, bitte. Ich heiße Robert Giscard und bin Kunstfälscher. Aber keiner von diesen Wald- und Wiesenfälschern, die sich... Nein, nein, so geht das nicht. Das ist doch völlig sinnlos. Danke, danke. Wer war der Nächste? Siegfried Lenz. Herr Lenz, bitte. Noch fängt's nicht an. Es liegt Ruhe über dem alten, trüben, muschelbewachsenen Zuchthaus von Isenbüttel. Die Elbe fließt finster vorbei mit all ihren Träumen und Verheißungen. Die Fenster stellen sich schlafend. In die einzige fliegenumsummte Uhr ist eine Maus geschlüpft und hat das Werk ausgeschaltet. Danke, wir melden uns. Wen haben wir noch? Den Hörspieldramaturgen Johann M. Kamps. Soll sprechen. Herr Kamps, bitte. Das Hörspiel ist in den letzten Jahren endlich aus seiner Stagnation aufgebrochen, ja? Hat sich seiner Herkunft aus dem magischen Imaginationstheater entzogen und stellt sich jetzt einem zeitgenössischen, technisch bestimmten Kunstverständnis. Dass das Hörspiel aus dem Zustand der inneren Bühne, der Verinnerlichung und Intensivierung der lyrisch-magischen Hingegebenheit an die Sprache, aus der Gefahr einer übernatürlichen Communio, einer übertrofen Besessenheit, einer politisch-ideologischen Vermessenheit! Einer ausgestellten, jedoch sein Ziel verfehlen, denn immer hinter sich selbst zurückbleibenden, sich niemals einholenden, geschweige sich überholenden oder gar seine Bedingungen hinterfragenden. Ich bin in einer von vielen Menschen besuchten Veranstaltung, bei der verschiedene Tonkünstler geehrt werden sollen. Unter anderem auch ich. Und als ich nach vorn gerufen werde, merke ich, dass ich unter meinem Jackett kein Hemd trage. Ich muss mich vor eine große Marmorplatte stellen, auf die eine Frau in einem langen Gewand mit Asche mein Geburts- und Sterbedatum streut. Ja, liebe Kinder, durch diesen langen Gang kommt man zum Schallarchiv. Was das ist, möchtet ihr gerne wissen, so ein Schallarchiv? Das werde ich euch verraten. Hier unten wird jeder Schall aufbewahrt, der jemals in die Welt hinausgesandt wurde und kein Echo fand. Jeder Ton, der ungehört verklang, jeder halb verschluckte Satz, der sich nicht zu einem Ganzen entfalten konnte, jede gelispelte Frage, die keine Antwort fand, ja, hier unten sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Gute Nacht, Hase. Gute Nacht, Fuchs. Schlaf gut, Hase. Wir haben morgen einen anstrengenden Tag vor uns. Ich weiß, Fuchs, ich weiß. Morgen tagt das Kinderfunkgericht. Und wir müssen als Zeugen aussagen. Ruhe! Ruhe! Ich bitte um Ruhe im Gerichtssaal! Zur Verhandlung kommt nun die Sache Gerhard Pressler. Für den verhinderten Professor Hieselhaus hatte Heinz Schwitzke, der Leiter der Hörspielabteilung des NDR Hamburg, das Referat des Sachverständigen über das Hörspiel übernommen. Er bekannte zuerst eine Unsicherheit betreffs einer Erkenntnis des Stiltypus Hörspiel, zumal ein fester literarischer Kanon für die neue Kunstform noch fehle. Gab dann aber eine umfassende, empirisch erarbeitete Beschreibung des Hörspiels als eines Spiels der Sprache mit der verrinnenden Zeit. Hat das Hörspiel eigentlich schon angefangen, Hase? Ich weiß nicht, Fuchs. Wir müssten ja immer nicht Bescheid geben. Man kennt sich ja sonst gar nicht aus. Ja, liebe Kinder, da hat der Hase natürlich recht. Und ich kann euch verraten, dass es unter den Rundfunkfachleuten, das sind die Regisseure und DramaturgInnen, immer wieder lange Diskussionen darüber gab, ob die Ansage nun zum Hörspiel gehört oder nicht. Die Hörspieltage 1966 in Baden-Baden widmeten sich fast ausschließlich diesem Thema. Die Idee, ein Stück zu machen, das lediglich aus Ansagen besteht, die hatte ich bereits Ende der 50er Jahre. Es hieß, hören Sie nun eins meiner zahlreichen gescheiterten Projekte. Ach, ganz Angst und Bang wird mir vor lauter Stille. Psst, psst, psst, hier darf man nicht sprechen. Na, ich denke, zum Sprechen haben sie mich kommen lassen. Oh, hier herein, Kassel. Kasperl? Ihr ist's lustig. Was haben's denn da für kleine Käfige? Halten's da die Mäuse drin? Das sind doch die Mikrofone, Kasperl. In so ein Mikrofon sollst du jetzt gleich hereinsprechen. Und was passiert dann? Nur dann hört man dich auf der ganzen Welt. Auch in Putzingen? Mhm. Da wohnt der Seppel, dem wollte ich schon lange meine Meinung sagen. Ja, aber natürlich, Kasperl. Gleich werden wir einschalten. Wenn ich's mir überlege, möchte ich erst mal zuhören. Ja, aber gewiss, Kasperl, mit Vergnügen. Dresden, Posen, Brünn, Mailand, Brüssel, Kassel, Linz, London, Wien, Riga, Breslau, was du nur willst. Dreh nur hier an der Scheibe, dann hörst du das Gegenteil von Blut. Um Gottes Willen, Kasper, nicht so, nicht, für Kasper, Herr nicht Dr. so. Vier, ebenso wie für die beiden anderen, jederzeit als Zeuge. Ich glaube, ist das Gegenteil von hab, aber nicht böse. Walter Benjamin, Sie sind Philosoph und Hörspielautor der ersten Stunde und wollen uns jetzt hier Ihr Hörmodell vorstellen. Ja, der Sprecher tritt in jedem Hörmodell dreimal auf. Zu Beginn macht er die Hörer mit dem Gegenstand bekannt, der behandelt wird. Im Anschluss daran stellt er dem Publikum die beiden Partner vor, die im ersten Teil des Hörmodells auftreten. Sie und ich also? Dieser erste Teil bringt das Gegenbeispiel. So soll man es nicht machen. Der Sprecher kommt nach Abschluss des ersten Teils wieder. Er deutet an, welche Fehler gemacht worden sind und im Anschluss daran stellt er den Hörern eine neue Figur vor, die im zweiten Teil auftreten und zeigen wird, wie man der gleichen Situation gerecht wird. Am Schluss vergleicht der Sprecher die falsche Methode mit der richtigen und formuliert die Moral. Kein Hörmodell hat demnach mehr als 4 tragende Stimmen. Ja, dann würde ich also jetzt mit dem Gegenstand des Hörmodells bekannt machen. Zu Beginn macht er die Hörer mit dem Gegenstand bekannt. Nein. Zu Beginn. Ach so, natürlich, ja. Den haben Sie ja nun bedauerlicherweise verschlafen. Ja, wäre ich bitte um Verzeihung, das ist natürlich... 4 tragende Stimmen. Dann fehlen uns noch 2 für unser Hörspiel. Das stimmt, Hase. Wie wäre es mit Kasperl und Großmutter? Oder Supo und Polizist? Auch nicht schlecht. Aber was ist mit dem Seppel? Oder der Gretel? Oder dem Räuber? Stimmt. Wo ein Polizist ist, muss auch ein Räuber mit dem Namen Malinowski montiert hat und durch starkes Lispeln auffällt, erwirbt am 2. Februar bei einer Firma in Luxemburg einen sogenannten Firmenmantel. Das heißt, das Recht, den Firmennamen für... Was haben wir getan? Es gibt doch nichts Besonderes hier. Brauchen Sie Geld? Ruhe! Ruhe! Ich bitte um Ruhe im Gerichtssaal! Durch die unbegrenzte Anwendbarkeit der Blende, das heißt des Szenenwechsels, mit der in der Fantasie des Hörers ständig neue Erlebnisräume aufgeschlossen werden können, ist das Hörspiel die Erfüllung des Wunschtraums, den Robert Musil 1918 träumte, als er in seinen Tagebüchern über ein neues Drama reflektierte, das nicht mehr dem herkömmlichen, chronologischen Ordnungsprinzip unterläge. Ich steige in ein Taxi, das mich zu meiner Hinrichtung fahren soll. Ich soll gehängt werden. Ich bin dazu bereit wie zu einem normalen Ausflug und durchaus guter Dinge. Bis mir einfällt, dass ich von diesem Ausflug nicht zurückkehren werde. Der größere Teil unserer tragischen Dramatik stellt nichts dar als eine Bemühung, die Dinge so umzustellen, dass der Tod ans Ende kommt. Robert Musil, österreichischer Romancier. Neulich fiel mir auf, dass ich schon seit Jahren nicht mehr träume. Und ich überlegte, woran das wohl liegen könnte. Womöglich bearbeiten Träume ja nicht nur Vergangenes, sondern weisen tatsächlich, wie man in der Antike meinte, auch in die Zukunft. Und wenn da nicht mehr viel in Aussicht ist, gleichzeitig die Vergangenheit in immer weitere Ferne rückt, na, da kommen den Träumen eben langsam die Inhalte abhanden. Schnitte bleiben unhörbar. Geräusche, ein Küchengewürz. Paradoxerweise führen gerade die zunehmenden materiellen Möglichkeiten zu einer gedanklichen Ablösung des Hörspiels von jeglicher materiellen Existenz. Immer wieder ist die Rede davon, dass Hörspielspiele nirgendwo oder aber nur in den Gedanken des Zuhörers. Und ich habe gedacht, das Hörspiel leitet sich vom Drama ab. Oh, schlaf jetzt. Darüber reden wir morgen. Gibt es denn nun eine generelle Abneigung gegen das Realistische oder nicht? Gute Nacht, Fuchs. Gute Nacht, Hase. Wo ist meine Kuschelmorübe? Die hast du aufgegessen. Tumult im Funkhausflur. Hörspiel 1953. Verehrte Hörer, erlauben Sie uns ein kurzes, allerdings wie wir meinen, sehr entscheidendes Wort zum Beginn dieses Hörspiels, das sich nicht allein durch diese Wortmeldung vom üblichen Hörspiel unterscheidet, sondern vor allem durch den Umstand, dass Sie, werte Hörer, aufgefordert sind, an diesem Hörspielabend mitzuwirken. Jetzt lass mich doch, ich möchte auch hören, was da über uns gesagt wird. Gar nichts wird über uns gesagt. Glaub mir, komm, wir müssen uns fertig machen. Nichts da. Ich möchte wissen, was da gespielt wird. Ja, das kann ich sehr gut verstehen, denn das möchten wir alle. Wir alle möchten wissen, was heute Abend hier gespielt wird. Aber gerade dazu benötigen wir Hilfe. Ihre Hilfe. Sehen Sie, so ein Hörspiel, das ist eine komplexe Angelegenheit. Da gibt es einen Autor, der entwirft eine Handlung, schreibt die Dialoge und dann kommt der Regisseur. Und der kann mit dem Geschriebenen nichts anfangen. Ja, aber ich bitte Sie, Maestro, es mag gewisse künstlerische Divergenzen geben, aber das ist doch kein Grund, gleich davon zu reden. Ich blicke deine Abgründe, Abgründe künstlerischer Unfähigkeit. Ach, deshalb die schlechte Laune, die Sie die letzten Tage an uns ausgelassen haben. Was denken Sie eigentlich, wie es uns geht, die wir diesen Texten Leben einhauchen müssen? Um einhauchen zu können, braucht man zuallererst einmal selbst einen Atem. Also, da hört sich doch alles auf. Das hat sich noch niemand, also wirklich noch niemand erlaubt. So eine Unverschämtheit. Sie sehen nun selbst, verehrte Hörer daheim an den Geräten, weshalb wir Ihrer Mitwirkung bedürfen. Sie sollen nicht nur Frieden stiften, sondern selbst Hand anlegen und uns helfen, dieses Hörspiel gegen alle Widerstände doch noch auf die imaginäre Bühne Ihres Radioapparats zu bringen. Aber schauen wir doch mal, wo sich die anderen Mitspieler gerade aufhalten und was sie beschäftigt. Ich habe das jetzt nur mal als Beispiel gebracht, wie es ihm nicht geht. Eine Schnapsidee, das Ganze. Von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ich frage mich, wie das damals durchging. Ja. Voll? Vor allem, was sie sich dabei gedacht haben. Man setzt den Leuten eine verworrene Hörspielklamotte vor, die von absolut uninteressanten Intrigen im Funkhaus handelt und bittet sie anschließend, Vorschläge einzusenden, wie man das Stück dramaturgisch sinnvoll zu Ende führen könnte. Die Zuschriften möchte ich nicht sehen. Ganz im Gegenteil. Man hätte die Zuschriften eins zu eins übernehmen sollen, einfach so hintereinander, so wie sie im Funkhaus eingingen. Und nicht auch noch dran herumdoktoren. Na gut, ja klar. So weit hat man Anfang der 50er eben noch nicht gedacht. Na und heute? Sind wir da wirklich auch nur einen Schritt weiter? Über 10 Jahre sind ins Land gezogen und dann sowas. Herr Pressler hat beim Alten ja keine Ruhe gegeben, bis er den ganzen Mist von damals nochmals neu zusammenschneiden und das Hörspielexperiment verkaufen durfte. Wollte eben seine Scharte von damals. Was? Was? Vertiefen. Flurtumult. Hörspiel. 1963. Verehrte Hörer, wir senden nun das Hörspiel Flurtumult von Gerhard Pressler. Der Autor und Regisseur bezieht sich in seinem Werk auf ein Hörspielexperiment, das wir vor genau 10 Jahren im Frühjahr 1953 damals mit Ihrer Hilfe durchgeführt haben. Den Hörspiel-Zweiteiler Tumult im Funkhausflur. Pressler selbst bezeichnet seine Bearbeitung dieses Stoffes als Grotesk-Schnitt. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Ohne Gegenwehr. Die Liebe. Ich schminke meine Lippen. Die Lippen. Ich zupfe mir die Brauen. Die Brauen. Und irre durch die Flure. Der Nacht. Und liege in den Betten. Der Macht. Ein Paket für Frau Sonja. Ein Paket aus Übersee. Ich schaue aus dem Fenster. In der Luft der erste Schnee. Es kostet, ich bedauere Nachgebühr, Frau Sonja, 1 Mark und 20 Pfennig. So viel Geld. Es geht eben nach Gebührenordnung. Sie verstehen. Übersee. Mein Geliebter, er verschwand nach Übersee, kehrte nicht zurück aus Übersee. Nun schickt er ihr sein linkes Ohr, das er beim Pokerspiel verlor. Ich habe nur noch 90 Pfennig. Zahle Ihnen den Rest gleich morgen, versprochen. Frau Sonja, mir sind die Hände gebunden. Die Quittung ist bereits auf 1 Mark und 20 Pfennig ausgestellt. Es wäre Fälschung eines amtlichen Dokuments, dessen ich mich schuldig machte. Ach, können Sie nicht einmal Gnade vor Recht ergehen lassen? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Wir sind hier schließlich nicht in Übersee. Prost. Prost. Prost. Wir müssen uns aber über eins im Klaren sein. Anders als im Theater können wir nicht an einer Auflösung unserer spezifischen Gegebenheiten arbeiten. Wir müssen uns eingestehen, dass wir mit einem noch artifizielleren Medium arbeiten. Die Bühne kannst du zur Nichtbühne erklären, du kannst im Zuschauerraum spielen. Die Beleuchtung auf normal schalten, die Schauspieler ungeschminkt und ohne Kostüm auftreten lassen. Nun, was soll's? Das ist doch einfach nur eine andere Form von Illusion. Ja, meinetwegen, da kommst du nie ganz raus. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Nein. Aber du kannst das Ganze hinterfragen. Nur, wenn sich einer vor den Radioapparat setzt und erwartungsvoll lauscht, was da wohl kommen möge, wie willst du den denn verunsichern? Na, so wie wir es seit Jahr und Tag machen. Indem du ihn langweilst. Roha! Roha! Indem in der unrealistischen Kunst des Hörspiels allein das in die Stille fallende Wort Wirklichkeit schafft, werden dem Menschen bis dahin unerfahrene Schicksale außerhalb des Raumzeitkontinuums erlebbar. Günter Grack, Theaterkritiker des Tagesspiegels. Tod und Traum, die Pole, an denen sich die Zeit am ehesten auflöst, gewinnen im Hörspiel adäquater als irgendwo anders künstlerische Form. Kunst dort zu tun, wo sie niemand vermutet. Die Literatur muss so leicht werden, dass sie auf der Waage der heutigen Literaturkritik nichts mehr wiegt. Nur so wird sie wieder gewichtig. Das war Dürrenmatts Legitimation, sich dem Krimi zuzuwenden. Das Hörspiel war für ihn vor allem eine gute Einnahmequelle. Dort das Geschäft rentiert sich schon. In diesen Tagen verdiene ich 3-mal mehr, als was ich bis jetzt in Deutschland an Theatern verdient habe. Die materielle Situation von Günter Eich ist ziemlich schwierig. Siegfried Unselt, Verleger des Surkamp Verlags. Im Augenblick rettet ihn wieder ein Auftrag des Südwestfunks Baden-Baden. Der 10 Hörspiele im Abstand von 14 Tagen senden will. Hase, Günter Eich arbeitet ja mit der unmittelbaren sinnlichen Präsenz der Stimme. Während Dürrenmatt eher auf einer Poetik der Distanz beharrt, Fuchs. Wahrscheinlich hätte ich mir auch so 1-2 Phrasen zurechtlegen sollen. Aber dazu hatte ich keine Zeit. Ich war ja in den Alltag der Produktion eingebunden. Das vertreibt einem die Flausen recht schnell. Und dann schneien die genialen Autoren bei uns rein und wollen uns dann auch noch erzählen, wie der Hase läuft. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Wie läufst du denn, Hase? Über was für Distanzen geht es denn so bei dir? Über die Distanzen der Poetik. Vielmehr die Poetik der Distanzen. Als er dann seinen Welterfolg mit dem Besuch der alten Dame hatte, machte er davon noch eine Hörspielbearbeitung und kehrte anschließend dem Rundfunk auf immer den Rücken. Er hat es schlicht und einfach nicht mehr nötig. Die wichtigen Preise hatte er auch bereits alle eingeheimst. Kriegsblinden, Prietalia. Das Radio ist eine Teufelsangelegenheit. Ein Band, das mehr transportiert, als das menschliche Genie zu liefern vermag. Und konnte sich leisten, versprochene Hörspiele nicht mehr zu liefern. Andere hätten sich alle 10 Finger danach geleckt. 1900, 1957. Da habe ich das falsche Brautgeschenk für den Süddeutschen Rundfunk gemacht. Stimmt. Natürlich bin auch ich irgendwo aufgewachsen und habe Fehler gemacht und wurde zuerst der Schule, dann der Akademie, schließlich des Landes verwiesen. Wo geht man hin, wenn man des Landes verwiesen wird? Ja, wo geht man hin? Wo geht man hin? Natürlich in ein anderes Land. Warst du mal verheiratet? Ich sagte doch, ich habe Fehler gemacht. Und du? Ich weiß es nicht. Was soll das heißen, du weißt es nicht? Man weiß doch, ob man verheiratet war oder nicht. Ja, manchmal weiß man es eben nicht. Ach, das ist doch Blödsinn. Warst du einmal mit einer Frau auf dem Standesamt und habt ihr euch dort das Ja-Wort gegeben? Ja, das schon. Na, siehst du, dann ist doch alles klar. Ach, findest du? Ja, das finde ich allerdings. Na, was aber, wenn sich die Frau unmittelbar danach als eine ganz andere entpuppte als die, der ich das Ja-Wort gegeben habe? Das liegt in der Natur der Sache. So ist das nun einmal in der Ehe. Mit der Zeit. Ja, da sieht nein, man nein, nein, eben. Nein, nicht mit der Zeit. Unmittelbar danach, noch bevor die Ehe, na, wie es so schön heißt, vollzogen wurde. Noch bevor? Die Ehe? Ne? Ja, das ist allerdings seltsam. Aber wie kann das sein? Ja, das ist etwas, das ich bis heute nicht begreife. Obwohl es schon 7 Jahre zurückliegt und seitdem kein Tag vergangen ist, an dem ich mir nicht über genau diese Frage den Kopf zerbrochen habe. Es war am 5. Mai 1951. Ein Tag geschaffen, um zu heiraten. Zwanzig Jahre ist es her, dass der Hörspielautor Gerhard Pressler im Jahr 1957 für den Süddeutschen Rundfunk das falsche Brautgeschenk schrieb und in Szene setzte. Viel ist seitdem geschehen. Gerhard Pressler hat die Bundesrepublik verlassen und lebt inzwischen in unserem deutschen Nachbarstaat. Ein Wechsel, von dem er sich eine künstlerische und persönliche Erneuerung versprochen hatte. Als wir ihn fragten, ob er für die Ausstrahlung seines Hörspiels von der Braut, die durch ein ihr nicht genehmes Geschenk zur Hochzeit in eine tiefe Krise gestoßen wird, eine Neubewertung vornehmen wolle, erreichte uns wenig später ein Brief, in dem Pressler unter anderem Folgendes schrieb. Die Neubewertung eines Hörspiels kann allein durch das Hörspiel selbst erfolgen. Jeder Kommentar schmälert das Werk, stumpft es ab. Verringert seinen Wert. Noch rätselten wir in der Redaktion, was mit dieser Aussage Presslers anzufangen sei, als einige Tage später der Student der Germanistik, Friedhelm Brage, bei uns im Funkhaus vorsprach. Einigen Hörern dürfte Brage durch sein Hörspiel Topografische Einschnitte bekannt sein, das im letzten Jahr mit dem Hans-Flesch-Förderpreis für Debütanten der Tonkunst ausgezeichnet wurde. Er überreichte uns das Manuskript für das gleich im Anschluss folgende Hörspiel. Pressler hatte es ihm bei einem Besuch in Ostberlin mitgegeben, da er fürchtete, es könne auf dem Postweg von der Zensurbehörde einbehalten werden. Was lag näher, als den jungen Friedhelm Brage das Werk Presslers umsetzen zu lassen? Nachdem wir letzten Sonntag die Originalproduktion von »Das falsche Brautgeschenk« aus dem Jahr 1957 als eine Wiederholung ausgestrahlt haben, hören Sie nun heute als Premiere »Nicht einmal geschenkt«, ein Hörspieleingriff aus der Zukunft des Jahres 1997 von Gerhard Pressler in der Regie von Friedhelm Brage. Da vorne muss es irgendwo rechts abgehen. Ich sehe nichts. Ich höre nichts. Ich riech nichts. Ich schmeck nichts. Sand. Im Sand versinkt der Sand. Unterm Sand nur Sand. Überm Sand nur Sand. Sand versinkt im Sand. Doch, da vorne. Ich bin mir ganz sicher. Im Jahrhundert, das nun zu Ende geht und das deren Bewohner selbst das 20. nannten, war der Erzählvorgang stark an den Vorgang des Gehens gekoppelt. Bewegung war Dreh- und Angelpunkt eines jeden Narrativs. Erschlagen von abgestorbenen Bildungsgütern und sozialer Harmlosigkeit. Zeit ausgesetzt einer semi-sterilen Rezeption drehten sich die Geschichten immer nur um sich selbst. Wisst ihr noch, wie es war, sich einen Kaugummi zu ziehen aus einem Automaten? Wie er roch. Wie er schmeckte. Wie schädlich er mit seinem hohen Zuckeranteil und den künstlichen Farbstoffen für den menschlichen Organismus war. Ja. Wie schädlich er mit seinem hohen Zuckeranteil und den künstlichen Farbstoffen für unseren Organismus war. Die Ausstrahlung dieses Hörspiels hat damals zu meiner sogenannten freiwilligen Rückbürgerung in die BRD geführt. Während ich mich inhaltlich ganz und gar auf die BRD bezogen hatte, verstand das Kulturministerium der DDR diese Zukunftsvision als Kritik an den Zuständen in der DDR. Die beiden Staaten waren sich doch ähnlicher, als sie sich gegenseitig eingestehen wollten. Ähnlicher vor allem in ihrer Spießigkeit. Dabei habe ich mich umgehend von diesem Machwerk distanziert. Allerdings aus künstlerischen Gründen. Die Inszenierung von Brake war ein Graus, wie er meinen Text mit einem modernen Jargon durchsetzte und außerdem die Figur eines sogenannten Marsianers mit Namen Mechanico hineinschrieb. Eine Unverschämtheit. Als wäre es nicht schwer genug, in die Heimat zurückgekrochen zu kommen. Mit dieser fragwürdigen Arbeit musste ich wieder ganz von vorn anfangen. Nicht einmal geschenkt war nach topografischer Einschnitte meine zweite und gleichzeitig letzte Hörspielproduktion. Wie alt war ich damals? Mitte 20. Komplett naiv bin ich dazwischen die verschiedenen Fronten geraten. Der Originaltext von Pressler, das waren ein paar unleserliche Notizen auf einem Zettel und das, was er mir bei einem Besuch in Ost-Berlin erzählt hatte. Daraus habe ich dann versucht, irgendwas auf die Beine zu stellen. Beim Funk hat mir der Hausdramaturg das völlig auseinandergenommen, kam immer wieder mit neuen Vorschlägen und ich habe die alle brav zu erfüllen versucht. Mechanico, das war auch so eine Idee von ihm, überhaupt das Ganze in die Zukunft zu versetzen. Und das mit dem Argument, dass Dürrenmatt mit seinem Science-Fiction-Hörspiel das Unternehmen der Vega angeblich so einen Erfolg gehabt hatte. Vor sage und schreibe 22 Jahren. Da fiel mir tatsächlich nichts mehr ein. Ich habe Pressler von Herbst 72 bis Sommer 76 betreut. Das war ein durchaus interessanter Typ. Enrico Stenz, ehemaliger Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Kam am Anfang natürlich erstmal in Quarantäne. Auch wenn es zu der Zeit durchaus vorkam, war es ja dennoch eine Ausnahmesituation, wenn einer aus dem Westen rüberkam. Vor allem einer, der dort einigermaßen erfolgreich war. Da fragt man sich ja schon, warum, wieso, weshalb. Verbindungen zur Gehlen-Truppe oder zum MAD oder regierungsnahen Gruppierungen waren ihm nicht nachzuweisen. Politisch eher ein Wirrkopf. Ebenso Flausen, wie man sie fern jeder sozialistischen Realität gerne ausbrütet. Trotzdem haben wir ihn erstmal machen lassen und zugesehen. Ja. Einblicke in das Kombinat Sindermann. Das war dann seine erste eigenständige Produktion. Das war ein Dokumentarstück. Das Kombinat Sindermann, das war ja eines der bezirksgeleiteten Industrie. Ein kleines Unternehmen mit knapp 50 Mitarbeitern, die Lamellen herstellten. Im Wesentlichen schildert das Hörspiel die internen Schwierigkeiten beim Errichten einer neuen Walzstraße. Also nicht gerade ein Thema, mit dem man die Hörer nach Feierabend zum Einschalten bringt. Das wurde dann eher bei Tagungen und offiziellen Anlässen zum Besten gegeben. Sollte man es sich wünschen, so alt zu werden, wie ich jetzt geworden bin? Kann man sich so etwas irgendwann in jüngeren Jahren ernsthaft wünschen, ohne zu wissen, was das im Endeffekt bedeutet, was da auf einen zukommt? Man ahnt es vielleicht, jenseits der 80. Dennoch gibt es jenseits der 90 nochmal so etwas wie einen qualitativen Sprung. Und der ist nicht ohne. Nicht selten habe ich das Gefühl, nicht mehr wirklich von dieser Welt zu sein. Dann tauchen minutenweise und ohne dass man es steuern könnte, Erinnerungsstücke von etwas auf, das längst nicht mehr existiert. Aber auch die berühren mich nicht mehr. Ganz anders als früher. Ob es eine Form von Gleichgültigkeit ist? Wenn ja, dann habe ich an dieser Gleichgültigkeit sehr lange gearbeitet. Die fällt einem nicht so ohne weiteres zu. Nun hast du schon eine derart große Zeitstrecke zur Verfügung, dachte ich irgendwann mit Anfang 90. Dann bist du auch verpflichtet, dich entsprechend zu verhalten. Dann musst du ohne Wenn und Aber aus der Welt gehen. Ohne den Funken eines Bedauerns. Wie alt bist du eigentlich, Fuchs? Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen, Hase. Über 2000 Jahre kommen da aber bestimmt zusammen. Was? So viel? Wie hast du das denn gemacht? Du musst einfach auf deine Ernährung achten. Vor allem keine Trauben. Eigenartigerweise ist der Gedanke an Selbstmord tatsächlich immer noch nicht verschwunden. Vielleicht ist es auch nur eine Denkgewohnheit. Wohl eher eine Denkfaulheit, weil mich diese Vorstellung schon so viele Jahre begleitet hat. Und wäre es nicht witzig, ich würde mir jetzt noch das Leben nehmen. Natürlich würde man es falsch interpretieren und es als eine Form der Sterbehilfe deuten. Aber damit hätte meine Entscheidung nichts zu tun. Es wäre eher sowas wie ein Scherz. Eine Idee für ein letztes Hörspiel womöglich. Seit dem Herbst 1967 wird am Berliner Schillertheater Samuel Becketts Theaterstück Endspiel unter der Regie des Autors mit großem Erfolg und bislang über 100 Mal aufgeführt. Das hat unseren Autor Gerhard Pressler, der sich selbst als Vertreter des abstrusen Theaters versteht, eines Theaters, das nach seinen eigenen Worten weder Bühne noch Schauspieler braucht, da die Welt selbst genügend Stoffe zusammen mit dem dazugehörigen Personal produziert, dazu veranlasst, sich dem Thema des persönlichen und weltlichen Endes auf seine ganz unverwechselbare Weise zu nähern. Der Autor weist darauf hin, dass das abstruse Theater allen zeitlichen und räumlichen Konstanten abhold ist und weder einer chronologischen noch topologischen Logik folgt. Seien Sie also mit uns gespannt auf die Produktion des Westdeutschen Rundfunks von Endlose Spiele des Missglückens. In Deutschland wurden früher neben den kirchlichen auch bürgerliche Strafen über Selbstmörder verhängt. Oh, die Leichen der Selbstmörder wurden unter der Schwelle der Haustür hindurchgezogen oder durch das Fenster hinausgereicht, weil man befürchtete, dass sie als Geister wiederkehren und die Ruhe des Hauses stören. Wie Verbrecher am Kreuzweg, auf dem Schindanger oder am Hochgericht bestattet, öffentlich verbrannt, auf das Rad geflochten oder an den Galgen gehängt. Ihr Ableben wurde durch das Eselsbegräbnis verhöhnt, indem man sie auf das offene Feld legte, lediglich mit Erde und Steinen bedeckte und sie ansonsten ihrem Schicksal überließ. Und wie hat man dich zu Grabe getragen, mein lieber Stifter? Ganz normal. Mit dem Segen der katholischen Kirche. Todesursache war ja offiziell Zehrfieber infolge chronischer Atrophie. Also nicht Schnitt mit dem Rasiermesser in den Hals. Um Gottes Willen, das hätte meine Familie ins Unglück gestürzt. Gestorben bist du aber doch erst einen Tag später, wenn ich richtig informiert bin. Na, du hast es nötig, Jean-Fort. Ein Tag, das ist doch gar nichts. Bei dir hat es, wenn ich recht informiert bin, ganze 5 Monate gedauert. Ich dachte, eine Pistole ist eine sichere Sache. Zumindest hat sie dir Nase und Oberkiefer weggehauen. Es ist erstaunlich, wie zäh mein Körper war. Noch nicht einmal in Ohnmacht bin ich gefallen. Es war ein Albtraum. Und du hast recht, schlimmer hätte es auch in den Kerkern der Zipfelmützenträger nicht kommen können. Mit einem Brieföffner in die Kehle, gleich mehrfach. Und dann in die Brust. Und dann noch die Kniekehlen. Wieso das um alles in der Welt? Ich war nicht mehr bei Sinnen. Ich wollte nur, dass es ein Ende hat. Ich konnte nicht mehr überlegen. Wir wollen nun versuchen, ernsthaft versuchen, ohne nach rechts und links zu schauen, das Endspiel misszuverstehen. Das Endspiel als solches, als allgemeines und das Endspiel als besonderes, individuelles. Das Endspiel, das einem jeden von uns bevorsteht und das wir, gestehen wir es uns ruhig ein, letztlich missverstehen müssen. Abstruses Theater. Ja, ich war eben auch ein Kind meiner Zeit. Und diese Zeit verlangte nach Modenamen. Was jetzt Mini oder Maxi oder eben Midi, jede Rock- und Frisurenlänge war mit einem Mal gleich eine neue Mode. Nachdem man sich lang genug geweigert hatte, irgendetwas Neues anzuerkennen. Und so schwamm ich eben mit und versuchte es mit abstrusem Theater. Und als das nicht richtig einschlug, da schrieb ich gleich eine ganze Reihe sogenannter Stagnationsstücke, die irgendwo zwischen Handke und Kürze angesiedelt waren, sich manchmal ganz direkt darauf bezogen, wie bei Der Vormund will Mündel sein, das damals eine bösartige Kritik in der FAZ bekam. Wir sehen das Mündel am Horizont entlang spazieren. Es pflückt eine Birne. Wir sehen den Vormund aus einem Wagen steigen. Er trägt Lederhandschuhe. Wir sehen die Sonne auf das Gesicht des Mündels scheinen. Und den Mond auf die Hände des Vormunds. Der Vormund trägt einen Eimer mit Farbe. Das Mündel trägt einen Eimer mit Leim. Die Sonne steht jetzt senkrecht über einer Hütte. Die beiden gehen hinein. Eine ferne Musik erklingt. Eine Taube fliegt auf, später noch eine zweite. Der Horizont liegt da, als sei nichts geschehen. Nichts, gar nichts. Nicht das Geringste. Absolut nichts. Dann eine Heidschnucke und ein Lastauto. Ein Bagger und ein Sieb. Die Löcher des Siebs. Der Sand, der durch die Löcher des Siebs rinnt. Dann wieder nichts. Nichts und wieder nichts. Das Unverständliche, nicht nur des Gedichts, auch des Hörspiels und überhaupt der modernen Kunst, resultiert aus der Preisgabe einer Ganzheit, die aus voreiligen Antworten täuschend geleimt war. Es gibt diese Wert- und systemgläubige Sicht nicht mehr. Die moderne Literatur sieht den Menschen im Dunkel einer chaotisch bewegten Welt. Sie will ihm aus den abgenutzten Versatzstücken von Historie, Soziologie, Religion und Politik kein Scheingehäuse bauen. Was der Mensch hält, ist immer nur der Augenblick. Und er enthält schon alles. Er allein verbirgt, dass sich Zeit nicht stetig in nichts auflöst. Eigentlich wollte ich es unbesehen wegwerfen, wie so vieles andere, was mir beim Aufräumen in die Hände fiel. Aber dann rutschte eine Karte aus dem Hausbuch des Jahres 1968 von Radio Bremen. Mit den besten Wünschen zum Weihnachtsfest und für das neue Jahr stand darauf. Persönlich unterschrieben von Günter Bommers. Ich weiß gar nicht, ob er damals schon Leiter der Hörspielabteilung war. Na, wahrscheinlich. Sonst hätte er kaum die Karte mit unterzeichnet. Und die zweite Unterschrift ist unleserlich, irgendein Kurt. Bommert war ein Jahr jünger als ich. Gestorben, meine ich, ist er vor mindestens 10 Jahren. Dennoch hat er ein Vielfaches von dem produziert, was ich auf die Beine gestellt habe. Das Hausbuch Das Hausbuch haben Sie mir seinerzeit als Trost geschickt. Nicht, weil ich ein so viel beschäftigter Mitarbeiter gewesen wäre. Damals war ich 34. Da dachte ich, dass ich mit etwas Glück vielleicht noch mal so viel an Lebenszeit habe und hielt das schon für Hybris. Und wenn Sie das rein zeitlich sehen, hat das Interesse an Ihrer eigenen Person mit dem Alter zugenommen? Diese Frage stellte Konrad Hansen Tibor Deri in einem Gespräch, das in besagtem Hausbuch abgedruckt ist. Deri war damals Mitte 70. Und er antwortet? Das ist eine verfängliche Frage, wissen Sie. Ich glaube, ich muss Ihnen hier mit einem Ja antworten, nämlich ja. Das, was Sie auch nicht wissen können, was Sie erst später erfahren werden. Die Neugierde ebbt ab mit der Zeit, nicht wahr? Man glaubt die Welt schon zur Genüge zu kennen, man glaubt die Menschen zu kennen, man glaubt die Hauptrichtung der Geschichte zu kennen und zieht sich immer mehr in Details zurück. Die Details sind das, was einen alten Mann noch am ehesten erfreut. Ja. Und demzufolge wendet er auch mehr Aufmerksamkeit der Beziehung seines Ichs dem Detail zu als früher, wo er noch versucht war, ich will nicht sagen, die Welt zu retten, aber auf alle Fälle die, sagen wir, die Welt nach seinem eigenen Geschmack zu modellieren, was ich heute nicht mehr für notwendig finde und nicht nur für nicht notwendig, sondern für unmöglich halte. Interessant, interessant. 2011, da habe ich mein letztes Hörspiel produziert. Bilder zeitgenössischer Todessehnsucht. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks. Eines meiner persönlichsten Stücke. Damals fühlte ich den Tod ganz nah. Vielleicht wollte ich ihm ein Schnippchen schlagen. Wahrscheinlicher ist, dass ich ihm meine Bereitschaft signalisieren wollte. Die 13 Jahre seitdem empfinde ich als eine Art Freifahrt. Ich lebe jetzt nach Feierabend, verpflichtungslos in jeder Hinsicht. Ich brauche mich um nichts mehr zu kümmern, weder um die Zukunft noch um die Vergangenheit. Obwohl 2014, zu meinem 90. da gab es einige Ehrungen. Eine Woche lang haben die zur Geisterstunde ein paar meiner Stücke wiederholt. Und der Bundespräsident hat mir bei einer Feierstunde in Bellevue zusammen mit ein paar anderen Gestalten, die man wohl für staatstragend hielt, das Bundesverdienstkreuz angesteckt. Da wusste niemand, wer ich bin. Er am allerwenigsten. Obwohl wir ja ein Gesprächsthema gehabt hätten. Unsere gemeinsamen Jahre drüben. Das Ding habe ich noch rechtzeitig dieses Jahr zurückgegeben. Einfach so, ohne großes Pipapo, ohne Erklärung. Entwertet haben Sie es ja selbst, wenn Sie das jedem Hinz und Kunz hinterher schmeißen. Und mein 100. wird auch gerade entsprechend vorbereitet. Ein Anlass, mein Lebenswerk endgültig auszulöschen. So sehen Sie aus, die Ehrung der Gegenwart. Nichts darf daran erinnern, dass schon mal andere da waren und was versucht haben. Lebensleistung, das klingt für die wie Blut und Boden. Sei es drum. Auch die werden älter. Dann ändert sich der Blick ganz von selbst. Ach nein, die werden ja gar nicht älter. Wir sind ja am Ende der Geschichte und am Ende der Schöpfung angelangt. Es ist ganz normal, dass man mit 18 denkt, mit einem geht die Welt unter. Ich dachte das auch, als ich so alt war. Allerdings war ich der Meinung, dass erstmal ich untergehe. Und dann, ganz logisch, die Welt folgt. Das sind eben so narzisstische Allmachtsfantasien, dass mit einem alles andere auch verschwindet. Naja, tut's ja auch. Es tut es ja auch auf gewisse Weise. Natürlich habe ich dazu nicht mehr die Kraft, aber ich hätte noch eine Idee für eine Produktion. eine Bearbeitung von Musil für die Gegenwart unter dem Titel »Das Zeitalter der Eigenschaftslosigkeit«. Hier ist der Dunkle Fleck, der Podcast, der euch zu den geheimen, unerforschten und nicht selten unheimlichen Orten unseres Lebens bringt. Der Podcast, der Verborgenes enthüllt, Vergrabenes hervorholt und Verschwiegenes ausspricht. Der Dunkle Fleck mit Lena Marie Neuberg und Linus Stemmer. Ja, da sind wir wieder. Tatsächlich mit bereits Folge 27 unseres Podcasts. 27, eine Zahl, die also wirklich mir sehr bekannt vorkommt. Mhm. Aus der Hexenküche der Verschwörungstheoretiker. Ah, ganz falsch, obwohl da bestimmt auch was zu finden wäre. Aber nein, ich kenne eine Podcasterin, die dieses Jahr ihren 27. Geburtstag feiert. Ja, Linus, musst du mich daran erinnern? Aber wie... Du kennst die Dame etwa auch? Nur allzu gut. Dann kannst du uns auch bestimmt ein paar dunkle Geheimnisse von ihr verraten. Leider, leider ist für sowas heute kein Platz. Denn wir haben ein volles Programm, bedauerlicherweise. Bedauerlicherweise, aber genau. Es geht auch bei uns um ein großes Jubiläum. Was fällt dir bei der Jahreszahl 2024 ein? Außer deinem 27. Geburtstag spontan nichts. Ja, Geburtstag ist auch schon mal gar nicht so schlecht. Allerdings ist es kein eckiger wie bei mir, sondern ein runder. In dem Jahr war da nicht irgendwas mit einem Marco Polo, genau. Dem Mann, dem die Herrenmode nicht gerade wenig zu verdanken hat. 700 Jahre waren das, meine ich, mich zu erinnern. Stimmt das? Ja, gar nicht so schlecht. Auch wenn es nicht gerade sein 700. Geburtstag, sondern sein 700. Todestag ist. Aber hey, bei einem solchen Abstand, da verschwimmt das schon mal. Nein. Spaß beiseite, es ist viel näher an uns dran. Was die Zeit angeht, um ein Siebtel. Und auch geografisch müssen wir keine Grenzen überschreiten. Also, vor 100 Jahren in Deutschland, da wurde der allerletzte Schein der Rentenmark in Höhe von 5 Billionen gedruckt. Bevor man dann den Entschluss fasste, einfach 12 Nullen zu streichen und mit der Reichsmark neu anzufangen. Ja, Linus, ich muss echt sagen, du verblüffst mich immer wieder mit deinem Spezialwissen. Mhm. Aber auch wenn es nicht ganz unwichtig ist, wie viele Nullen auf den Scheinen stehen, die wir so in der Tasche tragen, ist das Jubiläum, das wir jetzt gleich behandeln wollen, thematisch noch ein ganzes Stück näher an uns beiden dran. Ja? Wir sind quasi, kann man schon so sagen, selbst ein Teil von ihm. Jetzt spann uns nicht noch länger auf die Folter. Wer oder was feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag? Warte, Trommelwirbel. Der Podcast. Genauer. Das Hörspiel. Und dazu hat jetzt unser Universalexperte Gunwald Schell prompt den ersten Fakt. Fakt ist, nachdem ein Jahr zuvor, am 27. Oktober 1923, der Berliner Rundfunk seinen regelmäßigen Sendebetrieb mit einer einstündigen Übertragung klassischer Musik aufgenommen hatte, wurde am 24. Oktober 1924 auf der Welle 467 des Frankfurter Rundfunks das Hörspiel »Zauberei auf dem Sender« von Hans Flesch ausgestrahlt. Gab es zu Beginn des Jahres 1924 lediglich 1600 Besitzer sogenannter Detektorempfänger, waren es im Herbst des Jahres bereits mehrere hunderttausend und Ende 1924 eine halbe Million. Lena, damals durfte man sich übrigens erst einen Radioapparat bestellen, wenn man dafür eine entsprechende Lizenz erworben hatte. What? Ja, und jetzt rate mal, was die seinerzeit kostete. Boah, keine Ahnung. 18 Mark und 36 Pfennige. Ah, knapp daneben. 350 Milliarden Mark zahlte der Berliner Zigarrenhändler Wilhelm Kollhoff für die Rundfunkteilnehmerlizenz Nummer 1. Ist ja ein Schnäppchen. Ja, da kann man zuschnappen, das kann man sagen. Linus, ganz ehrlich, ich warte schon die ganze Zeit auf eine Frage von dir. Eine Frage? Ja, eine Frage. Eine Frage, die dir als Co-Podcaster dieser Sendung doch auf der Zunge brennen müsste. Oh je, was habe ich denn jetzt schon wieder verschlafen? Ich war doch gerade so zufrieden mit dem Ablauf, also zumindest meiner Leistung, unserer Sendung. Eben, unsere Sendung. Woraus besteht die gewöhnlich? Naja, aus dem Aufdecken dunkler Flecken. Wir nehmen uns eine Person der Historie oder des öffentlichen Zeitgeschehens vor und... Ja, stimmt. Stimmt, jetzt fällt's mir auf. Wir haben diesmal gar keine Person, sondern ein Thema. 100 Jahre Hörspiel. Das in keiner Person besser vertreten ist, als in dem Autor, Regisseur, Dramaturg und Radiomacher Gerhard Pressler. Der die gesamte Geschichte des deutschen Hörspiels begleitet hat. Am 21. September 1924 in Königs Wusterhausen geboren, feiert er in Kürze, tja, und zufällig beinahe zeitgleich mit dem deutschen Hörspiel seinen 100. Geburtstag. Es bringt ja Unglück vor, ab zu gratulieren. Deshalb wünsche ich nur alles, alles, alles Gute und verneige mich stumm vor dieser Lebensleistung. Ja, es ist ganz außergewöhnlich, wie dieser Mann stellvertretend für die Geschichte des Hörspiels steht. Aber hören wir ihn doch gleich mal selbst. Und bitte. Das Hörspiel hat sich in den letzten Jahren zu einer eigenständigen Kunstform entwickelt, die einen immer größeren Platz in unserem kulturellen und gesellschaftlichen Leben einnimmt. Die Prophezeiung, das Fernsehen würde das Radio verdrängen, hat sich für das Hörspiel nicht erfüllt. Genauso wenig wie die Fotografie die Malerei verdrängt hat. Im Gegenteil, die Herausforderung durch das Medium Fernsehen hat die künstlerische Qualität des Hörspiels gefördert, sodass man mit Recht sagen kann, erst jetzt hat das Hörspiel zu seiner wahren Größe gefunden und den Raum eingenommen, der ihm gebührt. Einen Raum, den es nicht mehr verlassen wird. Das war Pressler in einem Radiointerview aus dem Jahr 1973. Und man kann es nicht glauben, er hat Recht behalten. Denn wer schaut heute noch Fernsehen? Aber das Hörspiel, wie ihr alle da draußen gerade hört, existiert jedoch noch immer. Genau. Aber lass uns doch das Leben von Mr. Hörspiel, Gerhard Pressler, und mit ihm die Geschichte des Hörspiels einmal ganz von vorne aufrollen. Ja. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.